Stell dir mal vor, einfach alles ist nicht real. Diese Welt, die du kennst, hat dir alles vorgespielt. Dein Leben ist wie eine Art Dokumentation und der freie Wille ist nur eine große Illusion. All deine Freunde spielen dir was vor, denn gestern war heute, heute ist morgen. Dein Eigentum sind Requisiten, um dich herum eine Sammlung Statisten. Jeder kleine Abschnitt in deinem Leben werden durch Szenen wiedergegeben. Glück ist nur Zufall und wird mir Pech bestraft. Was ist mit dem Schicksal, alles nur geplant? Ich seh Gespenster in Form meiner Hater, lauern mir nach wie Stalker auf Rädern. Träume erfüllen sich eigentlich nie, Gott schreibt das Drehbuch und führt auch Regie. Siehst du die Welt, es gibt viele Zeichen, sie sind versteckt und nicht immer die gleichen. Verschwörungstheorie, mache nicht Paranoia. Siehst du die Welt, es gibt viele Zeichen, sie sind versteckt und nicht immer die gleichen. Verschwörungstheorie, mache nicht Paranoia. Überall sind diese Zeichen versteckt, vor langer Zeit hatte ich sie entdeckt. Und so vieles hier steckt auch hinter dem Rap. Man gibt dir nicht viel, aber nimmt dir alles weg. Sternzeichen, Glückskeks oder Wahrsagerei, Tarotkarten legen oder Träume, die dir das verleihen. Und das Bestreben nach diesem Glück, welches jeder Mensch sucht, macht mich schon verrückt. Gott schuf die Welt, aber wer schuf die anderen Welten im All? Dann ist es der Anfang von einer Frage, die bis zum nächsten reicht. So häufen sich die Fragen, doch die Antwort ist gleich. Ein Mysterium, dieser Mist bringt mich um. Ich wüsste den Grund gern, warum gibt es uns? Kommen wir zum Punkt, Verschwörungstheorie. Es ist einfach alles Schunk bis zur Massenhysterie. Siehst du die Welt, es gibt viele Zeichen, sie sind versteckt und nicht immer die gleichen. Verschwörungstheorie, mache nicht Paranoia. Siehst du die Welt, es gibt viele Zeichen, sie sind versteckt und nicht immer die gleichen. Verschwörungstheorie.